Tisch. Du bist von Psychosen fasziniert. Du liebst das Parfüm deiner Neurosen. Apathie, Hysterie, Hypochondrie, Bulimie, Anorexie, Nekrophilie. Und damit einen schönen guten Abend. Du hast multiple Persönlichkeiten. Bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Und komplexe in vielen Facetten. Heute Chronologie der Nötigung, 17. Akt. Obsessionen, Perversionen, Halluzinationen. 17. Akt, Handelskrieg und mentale Mobilmachung. Neurotisch. Seit 2010 verfolgen wir ja schon sporadisch den Verlauf der Euro-Schuldenkrise. Mittlerweile sind wir im Jahr 2018 angelangt. Xenophobie, 14 Kommentare und Analysen werden wir hören zwischen Januar und August 2018. Im Einzelnen von Felix Klopotek, Theodora Becker und Arne Kellermann. Von Axel Berger, Alexander Nabert, Jörn Schulz, zweimal von Rainer Trampert. Von Lothar Gallo Bergemann, Maximilian Pichel, Bernhard Torsch, Anton Landgraf, von Markus Liske, der Redaktion Sachzwang FM und von Ernst Lohhoff. Alle außer der Eigenproduktion erschienen in der Wochenzeitung Jungle World. Neurotisch. Wir starten also Anfang 2018. Neurotisch. Europa. Neurotisch. Es ist derzeit einfacher, sich eine europäische Internationale der Identitären, Populisten und Neofaschisten vorzustellen, als eine Internationale von Linken. Spätestens seit dem Koblenzer Kongress vom Januar 2017, auf dem Frauke Petri, Marine Le Pen und Geert Wilders mit medialer Aufmerksamkeit das Wahljahr begannen, ist dieser Eindruck in der Welt. Es scheint zwar einen Eurofaschismus zu geben, jedoch keinen Eurosozialismus. Die europäischen Linken diskutieren in ihrer Mehrheit, wie populistisch und nationalstaatsfixiert sie selbst sein müssen, um erfolgreich zu sein. Dadurch zerstört die Linke ihren genuin internationalen Zusammenhang und bringt sich mittelfristig um alle Chancen einer solidarischen Politik. Wieso gelingt es der europäischen Linken nicht, aus diesen selbstzerstörerischen Verhaltensmustern auszubrechen? Tatsächlich gibt es tiefere Ursachen als die Profilierungssucht charismatischer Parteiführer. Der Aufstieg links- oder besser neosozialistischer Parteien und Bewegungen seit der großen Finanz- und Eurokrise 2008 beruhte und beruht immer noch auf einem äußerst wackeligen Interessenbündnis. Ihre Wählerschaft und ihre Aktivisten lassen sich grob zwei bisweilen drei heterogenen Gruppen zuordnen. Da wäre zunächst die verlorene Generation gut ausgebildeter, durchaus kosmopolitisch orientierter junger Leute, die von den permanenten Selbstoptimierungsimperativen des Neoliberalismus ausgelaugt und von Dauerarbeitslosigkeit bedroht sind. Sie sehnen sich nach Solidarität, Nachhaltigkeit und direkter politischer Teilhabe und treffen dabei auf städtische respektive staatliche Angestellte, Lehrerinnen und andere Erzieherinnen, Beschäftigte bei der Müllabfuhr, Leute aus den Verwaltungen. Klassische, sehr staatsnahe sozialdemokratische Klientel, die ohnehin dabei zusehen muss, wie aggressiv der Neoliberalismus auch die öffentliche Verwaltung perforiert. Während die jungen Leute international vernetzt sind, mehrere Sprachen sprechen und postmaterielle Werte verinnerlicht haben, wenn man so will, unfreiwillig, freiwillig mussten sie dem Neoliberalismus auch gute Seiten abgewinnen, um daran nicht wahnsinnig zu werden, ist das sozialdemokratische Angestellten- und Beamtenmilieu ängstlich, verunsichert und frustriert. Musik. als dritte Gruppe kommt das Prekariat hinzu, eine neue Schicht innerhalb der Arbeiterklasse, die vom ersten Arbeitsmarkt ausgeschlossen und in den Niedriglohnsektor abgedrängt worden ist, ohne die Aussicht auf Aufstieg und Anerkennung. Dieses Prekariat ist nicht genuin links, auch die Populisten und Neofaschisten buhlen um seine Gunst. Aber wenn es sich zu Wort meldet, dann mit einer gewissen Dringlichkeit. Diese Leute wollen so schnell wie möglich raus aus ihrer Misere. In Deutschland sortiert sich die Linkspartei natürlich anders, weil die Ost-West-Spaltung noch fortlebt und die SPD immer noch den Verwaltungsapparat dominiert. Aber auch hier lassen sich in vielen Ortsverbänden der Linkspartei die Konflikte diesem Muster entsprechend nachzeichnen. Junge, akademische, postmaterielle, global orientierte Aktivisten einerseits, Vertreter aus Bürokratie und Gewerkschaft auf der anderen Seite. Und immer noch sind in vielen Städten Hartz-IV-Empfänger in der Partei aktiv, die von ihr konsequente Interessenpolitik erwarten. Es fällt nicht schwer, auf die heterogenen Teile dieser Anhängerschaft die Kategorien national und international anzuwenden. Die neuen sozialistischen Bewegungen sind eine Mischung aus sogenannten Besitzstandswahrern und Leuten, die schon nichts mehr zu verlieren haben, beziehungsweise schon derart sozialisiert sind, dass sie Flexibilisierung und Auflösung sozialer Strukturen auch als Bereicherung begreifen. Chronologie der Nötigung, Januar 2018. Die Revolution wird die Reichen erreichen, wenn die den größeren Reichtum sehen können, den unermesslichen, den kommunistischen, schreibt Ronald M. Tschernikau in Die Tage in L. Die Möglichkeit dieses größeren Reichtums wurde bei allen Mängeln der DDR und ihres real existierenden Sozialismus vom kleineren, dem westlichen Reichtum an Konsumgütern im Zuge der sogenannten Wiedervereinigung gefressen. Der Nachweis höherer Vernunft kann nicht mehr geführt werden. Doch auch Westdeutschlands über zwei Weltkriege hinweg akkumulierter Vulgärreichtum schwindet seit den 90er Jahren spürbar. Obwohl die deutsche Wirtschaft seit einigen Jahren wieder quartalsweise Rekordzahlen verkündet, werden die Deutschen ihres Wohlstands anscheinend nicht mehr froh. Dessen Endlichkeit wird ihnen mit Verweis auf die Abhängigkeit vom Weltmarktexport, also vom Wachstum anderer Volkswirtschaften, allen voran China, das am Horizont als größter Konkurrent erscheint, zur Disziplinierung vorgebetet. Und ganze Landstriche und Bevölkerungsteile sind davon bereits ausgeschlossen. Bis in die frühen 90er Jahre war die Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum fassbar in Form einer Entwicklung der Löhne, die mit der steigenden Produktivität Schritt hielt. Starke Gewerkschaften hatten in den Jahren des sogenannten Wirtschaftswunders Tarifverträge und soziale Absicherung erstritten, die der westdeutschen Arbeiter- und Angestelltenschaft einen kleinbürgerlichen Aufstieg zu Reihenhaus, Kühlschrank und Kleinwagen ermöglichte. Ein zuvor nie dagewesener Wohlstand erreichte die nun nicht mehr als Proletarier ihr Dasein fristenden Arbeitnehmer als Belohnung für die stumpfsinnige Arbeit an den Fließbändern. Die deutsche Industrie erkaufte sich die Kooperation der gewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaft mit der sogenannten Mitbestimmung und der Teilhabe an Gewinnen aus der Übervorteilung der Konkurrenten auf dem Weltmarkt. Immer noch hat die deutsche Industrie den unbezahlbaren Standortvorteil einer im internationalen Vergleich sehr geringen Zahl von Streiktagen. Die Einhegung des Konflikts zwischen Kapital und Arbeit nach dem Zweiten Weltkrieg kann anhand der bundesdeutschen Rechtsprechung als präventive Schwächung potenzieller Arbeitermacht und damit auch der Einflussmöglichkeit der Lohnabhängigen auf die Bedingungen ihres Lebens und Überlebens nachgezeichnet werden. 1952 wurde das Betriebsverfassungsgesetz, das die Betriebsräte verpflichtet, vertrauensvoll mit dem Arbeitgeber zusammenzuarbeiten, trotz heftiger Proteste der Gewerkschaften verabschiedet. 1955 erfand das Bundesarbeitsgericht mit dem Rechtsgrundsatz der Sozialadäquanz im Streikrecht ein Primat der Volkswirtschaftsgemeinschaft vor dem Recht für die eigenen Interessen zu kämpfen. Die Notstandsgesetze von 1968 steigerten mit der Konstruktion des inneren Notstandes das staatliche Drohpotenzial bis zum möglichen Einsatz der Bundeswehr, sollte ein Streik die Substanz der kapitalistischen Ordnung gefährden. Mit dem Urteil des Bundesarbeitsgerichtes zur Rechtmäßigkeit der entschädigungslosen kalten Aussperrung auch nicht streikender Arbeiter wurde 1994 eine Art Klassenhaftung geltendes Recht. Die Bestätigung des neuen Tarifeinheitsgesetzes durch das Bundesverfassungsgericht 2017 ist letzter Höhepunkt eines Klassenkampfs von oben, dessen Implikationen erst mit dem Blick auf die Standortkonkurrenz deutlich werden. Gibt es etwa in der französischen und italienischen Verfassung ein explizites und individuelles Streikrecht, dürfen Arbeiter in Deutschland ihr Recht auf politökonomischen Widerstand nur im Rahmen des Korporatismus ausüben. Sogenannte wilde Streiks, von keiner anerkannten Gewerkschaft ausgerufen, sind illegal. In Deutschland sowie in Österreich und der Schweiz darf ein Streik nur von Gewerkschaften als letztes Mittel in Tarifauseinandersetzungen, also ausschließlich in konkreten Verhandlungen zwischen den beteiligten sogenannten Tarifpartnern über Lohnhöhe und Arbeitszeiten genutzt werden. Für alles, was darüber hinausgeht, drohen den streikenden Individuen horrende Schadensersatzforderungen. So formuliert selbst die Bundeszentrale für politische Bildung: Bis heute ist mit den Streikverboten die Angst vor der eigenständigen politischen Tätigkeit der Arbeitenden gewissermaßen institutionalisiert. Jener unermessliche Reichtum, den Tschernikau meinte, kann nur aus angstfreier individueller Einflussnahme auf die Grundlagen der Reproduktion des materiellen Lebens wachsen. Im demokratischen Kapitalismus wurden alle Forderungen, die die bestehende Rechtsordnung verändern könnten, parlamentarisch domestiziert. Politökonomische Mitbestimmung wurde durch die Aushöhlung des Streikrechts nahezu abgeschafft. Das trotz aller Niederlagen erreichte allgemeingültige Tariflohnsystem wurde seit den 90er Jahren ausgehöhlt. Nicht zuletzt, weil die Gewerkschaften seine Ausdehnung auf die neuen Bundesländer nicht erstreiten konnten. Lag die Tarifbindung vor der Wiedervereinigung bei ungefähr 85% der Beschäftigten, sank sie seit Mitte der 90er Jahre auf derzeit 59% in Westdeutschland und 49% in Ostdeutschland. Die Lohnentwicklung weist seither eine große Diskrepanz zwischen oberen und unteren Einkommen auf. Teilhabe am Reichtum ist in diesem Prozess abhängig vom Glück, im richtigen Tarifvertrag in der richtigen Region beschäftigt zu sein. Seit den Hartz-Reformen konkurrieren Minijobber und Leiharbeiter mit den noch ordentlich Beschäftigten. Die EU-Osterweiterung und das Arbeitnehmerentsendegesetz führten zu verstärkter Konkurrenz um Jobs für Geringqualifizierte. Ungarn, Tschechien, die Slowakei und Polen prosperieren als verlängerte Werkbank der deutschen Industrie. Rumänen und Bulgaren bilden die Reservearmee des deutschen Niedriglohnsektors, der mit etwa 20% der Beschäftigten der prozentual größte in Westeuropa ist und vor allem aus Dienstleistungstätigkeiten besteht. Nur noch Arbeiter in den Stammbelegschaften, vor allem der erfolgreichen Exportindustrien Westdeutschlands, Maschinenbau, Metall- und Elektroindustrie, können mit sozialer Absicherung, hohen Löhnen und einer 35-Stunden-Woche rechnen. Lohnabhängige, insbesondere in der Dienstleistungsbranche, kommen oft auf nicht mehr als 13,50 Euro in der Stunde und schuften im schlimmsten Fall für den Mindestlohn von 8,84 Euro brutto oder noch weniger. Aus der Krise der Jahre 2007 bis 2009, die Südeuropa verheerte, konnte Deutschland auch wegen der Entsolidarisierung innerhalb der Arbeiterschaft als ökonomischer Sieger hervorgehen. Das vollständig flexibilisierte Tarifsystem verlagerte die Risiken auf die Lohnabhängigen. Die konzertierte Zusammenarbeit von Staat, Unternehmen und Gewerkschaften bei der Einführung von Kurzarbeit schützte das Kapital und sorgte letztendlich für eine Ausdehnung der Leiharbeit. Mit Überflüssigkeit bedroht das Kapital alle lohnabhängigen Existenzen. Von rechtsetzender Gewalt in die Passivität gedrängt, ist den deutschen Lohnabhängigen nur die Angst um den Arbeitsplatz geblieben. Aufgeklärt müssten die von Angst Beherrschten jenen unermesslichen Reichtum ins Auge fassen. Unreflektiert hingegen kann die Angst nur verdrängt werden und muss in misslingende Sublimierung oder zur Lähmung führen. Wahnsinnige Affirmationen der Steigerung der eigenen Arbeitsproduktivität zur unbedingten Arbeitsplatzerhaltung oder passiv-aggressive Depression. Die Internalisierung der repressiven sozialdemokratischen Arbeitsideologie, Reichtum müsse ehrlich erarbeitet werden, ließ den Westdeutschen schon die Aufnahme der sogenannten Volksdeutschen aus dem Osten als Zumutung erscheinen. Sie erstickte jede Ahnung, dass auch ein Grieche ein schönes Leben haben sollte, in autoritärer Austerität. Die Individuen der sogenannten Flüchtlingswelle seit 2015 werden nicht einmal mehr als Menschen wahrgenommen. Es sind die reichen Hände, die das Glück verschenken müssen. Der Arme hat ja nichts, schreibt Tschernikau. Der Arme will den Reichtum der Reichen, er will keinen Kommunismus. Die Deutschen bereiten sich auf diese Bedrohung vor und verschenken das mögliche Glück an die AfD. Chronologie der Nötigung, März 2018. Die Basis der repräsentativen und damit bürgerlichen Demokratie war stets der soziale Frieden. Hatte der altliberale Staat in den Anfängen der kapitalistischen Expansion den Widerspruch der Gesellschaft einfach geleugnet, indem er die sich zu Wort meldenden Massen ignorierte? Hatte der faschistische Staat die große Mehrheit der Bevölkerung aus dem Entscheidungsprozess mit terroristischen Mitteln ausschließen und den Widerspruch gewaltsam lösen wollen? Schrieb der marxistische Kritiker Johannes Agnoli in seinem 1967 erschienenen Werk »Die Transformation der Demokratie« über die weniger verhüllten Methoden bürgerlicher Herrschaft, so müsse sich »die parlamentarische Demokratie in ihrer Struktur und Funktion so weit wandeln, dass sie den Widerspruch erfolgreich glätten und durch staatliche Regelung sozial ausgleichen kann.« Dieser erfolgreichen Glättung des Klassenantagonismus in den untersuchten europäischen Nachkriegsgesellschaften stellte Agnoli die politische und gesellschaftliche Emanzipation der Unterdrückten gegenüber, für die er den nunmehr weniger offensichtlichen Herrschafts- und Repressionscharakter der Gesellschaft offenzulegen trachtete. Trotz der düsteren Prognose der in der Revolte um 1968 breit rezipierten Schrift, dass der Übergang zum Oligopolkapitalismus den Verfassungsstaat fast zwangsläufig in immer autoritäreres Fahrwasser führen werde, ging Agnoli, wie fast alle Marxisten vor ihm, davon aus, dass Krisen die Chancen für Revolten erhöhten. Wie schon 1929 und in den Folgejahren haben die Proletarisierten diese Hoffnung auch in späteren Krisen nicht erfüllt. Als richtig erweist sich aber Agnolis Annahme, dass eine stabile Demokratie ohne die soziale Integration der eigentumslosen Klassen nicht zu haben ist. Davon legen nicht nur die autoritären Wenden in vielen Staaten der Erde seit dem Beginn der weltweiten Depression nach 2008 Zeugnis ab, sondern auch die sich mehrenden Desintegrationserscheinungen, gerade in den alten Demokratien des Westens, die unter Begriffen wie Politik- oder Parteienverdrossenheit die Schlagzeilen prägen. Offensichtlich schlägt sich das auch derzeit wieder kaum in einem Aufbruch zur Aufhebung der Klassengesellschaft, sondern eher in einem Aufschwung von Nationalismus und Antihumanismus nieder. Zumindest in den progressiveren Teilen des Establishments zeigt man sich darüber beunruhigt. Sigrid Bitzelt und Ingo Bode gehen in ihrer Studie »Angst im Sozialstaat – Hintergründe und Konsequenzen« dem Zusammenhang zwischen politisch verursachten Ängsten, der Krise der Demokratie und dem Aufstieg der extremen Rechten in der Bundesrepublik nach. Sie äußern sich kritisch über die Reformpolitik der vergangenen beiden Jahrzehnte, an der die Sozialdemokratie entscheidend beteiligt war. Diejenigen, die die Reformen verantwortet haben, müssten eingestehen, dass die entsichernde Individualisierung von großen sozialen Risiken ein Irrweg war, heißt es bezüglich der Agenda 2010. Durch die soziale Entsicherung seien in ganz verschiedenen Teilen der Gesellschaft Ohnmachtsgefühle entstanden, die nicht nur die Bezieher von Arbeitslosengeld II, sondern auch große Teile der Mittelschicht betreffen, die ihre eigene Existenz immer öfter als brüchig empfänden. Der reformierte Sozialstaat wurde so zum Angsttreiber, folgern sie. Angeleitet von Kampagnen aus Politik und Medien hätten sich die meisten Menschen den neuen Anforderungen angepasst. Als Effekt dieser Angstmobilisierung sei jeder vermehrt auf sich selbst gestellt und es schwinde der gesellschaftliche Zusammenhalt, heißt es in der Studie. Bitzelt und Bode verweisen darauf, dass diese stärker individualisierte Konkurrenzsituation Entsolidarisierung, Rassismus und Nationalismus vorantreibe. Überraschend sind diese Ergebnisse nicht. Analysen faschistischer Massenbewegungen der 20er und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts haben immer wieder darauf verwiesen, wie die Abstiegsgefahr große Teile insbesondere des Kleinbürgertums, aber auch der Arbeiterschaft, ins Lager der Reaktion geführt haben. Gleiches galt, wie Manfred Berg in seiner Studie über die Lynchjustiz in den USA ausführte, auch für die Motivation des White Trash in den Südstaaten, gemeinsam mit der Oberschicht auf barbarische Weise die weiße Vorherrschaft zu verteidigen. Gegen diese Angstmobilisierung schlägt das Autorenduo die Rückkehr zum klassischen Sozialstaat rheinischer Prägung vor. Erst wenn die Menschen das Gefühl bekommen, dass es unveräußerliche Prinzipien sozialer Sicherheit gibt, stehen auch kleine Schritte in diese Richtung für eine Marschroute weg von der Angst und zurück zu einer demokratischen Gesinnung an, schreiben sie. Dass dies in der SPD Gehör finden könnte, ist allerdings unwahrscheinlich. Zudem vernachlässigt diese Empfehlung, dass die sozialen Angriffe nicht zuletzt das Ergebnis der Desintegrationserscheinungen der Weltökonomie sind, deren Kosten im Kapitalismus systematisch auf die Subalternen abgewälzt werden, mit den skizzierten Folgen. Die Basis der SPD hat gesprochen. 5 Monate nach der Bundestagswahl 2017 votierte sie beim Mitgliederentscheid mit 2/3-Mehrheit für die Fortsetzung der Großen Koalition unter der Kanzlerschaft Merkels. Bleibt Angela Merkel die gesamte Legislaturperiode im Amt, kann sie danach auf 16 Jahre als Kanzlerin zurückblicken, von denen sie 12 der treuen Unterstützung der sozialdemokratischen Mehrheitsbeschaffer verdanken wird. Schon jetzt hat sich unter Merkel und der ewigen Großen Koalition das Parteiensystem gewaltig verändert. Kamen CDU, CSU und SPD bei Merkels Amtsantritt noch auf über 70% der Sitze im Bundestag, sind es mittlerweile gerade einmal etwas mehr als die Hälfte. Die größte Oppositionspartei ist die rechtsextreme AfD. Es ist gut möglich, dass diese die SPD in Zukunft überholt. An dieser Entwicklung hat einen erheblichen Anteil, dass sich die Parteien in der Mitte immer mehr angeglichen haben. Das Votum für eine weitere große Koalition wird diesen Trend vermutlich noch verstärken. Doch das hat die SPD beiseite geschoben. Stattdessen heißt es weiter so. Im Koalitionsvertrag, dem die SPD-Mitglieder zugestimmt haben, bleiben die großen Linien so wie bei der Großen Koalition zuvor. Bei den vielbeschworenen großen Fragen Europa, Digitalisierung, Rente, Bildung, Migration und Klima gibt es nicht viel mehr als Kosmetik und vor allem Kontinuität. Große Würfe kann man vom Konsens der Mitte unter Chefaussitzerin Merkel ohnehin nicht erwarten. Der größte gemeinsame Nenner der kleinsten großen Koalition der Geschichte ist so selbstverständlich, dass man ihn gar nicht erst in den Koalitionsvertrag schreiben musste. Hartz IV. Das System aus Gängelung und Sanktionen mit dem von den Unternehmen geforderten und geförderten Elend wird so wenig angetastet wie die Privatvermögen der Unternehmensbesitzer. Soziale Gerechtigkeit, das vorgebliche Kernthema der SPD, bleibt unter Merkel auf der Strecke wie eh und je. Als der FDP-Vorsitzende Christian Lindner im Spätherbst 2017 die Gespräche mit Union und Grünen zur Bildung einer sogenannten Jamaika-Koalition platzen ließ, äußerte er einen bemerkenswerten Satz. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Entweder gilt dieser Satz auch für die SPD und ihre Mitglieder glauben selbst ihr Gerede von der starken sozialdemokratischen Handschrift im Koalitionsvertrag, dann hat Sozialdemokratie im Sinne der heutigen SPD aber nichts mit der Sozialdemokratie ihres gerade mal 10 Jahre alten Grundsatzprogramms zu tun. Darin warb die SPD für eine freie, gerechte und solidarische Gesellschaft sowie den demokratischen Sozialismus. Oder Lindners Diktum gilt nicht für die SPD, weil diese lieber falsch regiert als gar nicht. Regierungsbeteiligung um jeden Preis also. Beides würde offenbaren, wie schlecht es um die SPD bestellt ist. Demokratischer Sozialismus ist mit ihr jedenfalls nicht zu haben. Jetzt kann man Merkel nur noch mit ihren eigenen Waffen schlagen und sie aussitzen. Nochmal 16 Jahre schafft sie wohl nicht. Vielleicht kommt die SPD dann wieder zu sich, sofern sie dann noch existiert. Es war die vielleicht folgenreichste unternehmerische Fehlentscheidung seit der Erfindung der Dampfmaschine. Die Manager der deutschen Autoindustrie haben den Übergang zur Elektromobilität zunächst verpasst und dann verweigert. Man muss zwar daran zweifeln, dass die Elektromobilität in ihrer bisherigen Konzeption einen nennenswerten Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leistet, kein Zweifel aber kann am Einfluss der geballten Kapital- und Staatsmacht bestehen, die den industriellen Wandel forciert. Zu ihr gehören die britischen Tories und die chinesische KP, die bedeutendsten Milliardäre des Silicon Valley und nicht zuletzt die Autokonzerne außerhalb Deutschlands. Toyota etwa will auf den Verkauf von Diesel-Pkw verzichten und spendet gewiss nicht aus purem Altruismus seit 2 Jahrzehnten an die deutsche Umwelthilfe. Doch nicht diese NGO verhängt nun Fahrverbote, vielmehr hat das Bundesverwaltungsgericht geurteilt, dass gesetzliche Regeln durchgesetzt werden müssen und man nicht für unabsehbare Zeit darauf warten darf, dass das Problem, das sie beheben sollen, von selbst windet. In einem Rechtsstaat ist das an sich eine Selbstverständlichkeit. Dies juristisch zu bestätigen, war nur nötig, weil deutsche Regierungsstellen und EU-Bürokratie der Autoindustrie diverse legale Manipulationsmöglichkeiten bei den Abgaswerten verschafften und einige Konzerne, denen das noch nicht reichte, mit erheblicher krimineller Energie die Behörden, ihre Kunden und die Öffentlichkeit betrogen. Es wäre aber naiv zu erwarten, dass Rechtspopulisten und Rechtsextreme, die gerne über Eliten versagen, die Mauscheleien derer da oben und einen zu weichen Umgang mit Kriminellen schimpfen, nun mit dem Slogan »Sperrt sie ein« in Wolfsburg gegen die VW-Manager demonstrieren. Denn im deutschen Interesse gilt ihnen jeder schmutzige Trick und jedes Verbrechen als legitim. Den von den kapitalistischen Markt- und Machtverhältnissen erzwungenen Übergang zur Elektromobilität deuten sie als globalistische Verschwörung. Der Kampf für den Erhalt des Verbrennungsmotors würde der nationalistischen Rechten nutzen, da er eine Politik nach ihrem Geschmack erfordert. Bruch mit dem EU-Recht bei den Grenzwerten, Abkehr vom Pariser Klimaschutzabkommen und nicht zuletzt ein Bündnis mit Regierungen, die ein Interesse an der fortdauernden Nutzung fossiler Brennstoffe haben. Neben Donald Trump vor allem ölexportierende Diktatoren und Autokraten wie König Salman und Wladimir Putin. Ebenso borniert wie subventionsverwöhnt vertrauen die deutschen Automanager weiter darauf, dass wohlwollende Politiker ihre schützende Hand über sie halten. Solange diese Vollkasko-Mentalität bedient wird, bleibt es beim innovationsfeindlichen Festhalten an der Dampfmaschine unserer Zeit. Eine aufgeklärte Gesellschaft mit demokratischer Wirtschaftsplanung würde sich derzeit wohl darauf konzentrieren, die Kernfusion und eine ressourcenschonende Elektromobilität zu entwickeln. Vorerst bleibt nur die Hoffnung, dass Gewerkschafter und linksbürgerliche Parteien rechtzeitig zur Vernunft kommen und eine Wende in der Autoindustrie erzwingen. Saubere Luft ist kein bourgeoiser Luxus, aber auch wer sich nicht für den Umweltschutz begeistern mag, sollte die ökonomischen Fakten zur Kenntnis nehmen. Man investiert nicht in die Kerzenindustrie, wenn schon die Stromleitungen verlegt werden. Chronologie der Nötigung, März 2018. Der Handelskrieg hat begonnen. Und zwar nicht wegen der Launen eines narzisstischen Präsidenten. Er hat mit der ausklingenden Weltherrschaft des Westens und der Auflösung seiner Bündnissysteme zu tun, seit ihm mit dem bolschewistischen Feind auch die verbindliche Klammer abhanden kam. Er hat zu tun mit dem Abstieg der USA und dem Versuch, ihre industrielle Basis zu reanimieren, mit dem Aufstieg Chinas zur Weltmacht und mit dem Kampf der Giganten um die Vorherrschaft. China platzt aus den Nähten wie die USA und Deutschland vor 1914 und nie ging die Ablösung einer Weltmacht lautlos über die Bühne. Trumps Berater haben durchblicken lassen, dass eine freiwillige Limitierung europäischer Exporte in die USA, die Errichtung von Handelsbarrieren gegen China, die Anhebung der Militärausgaben, die Bereitschaft in Handelsfragen mit den USA zu kooperieren und die Erfüllung anderer Wünsche, die dazu beitrügen, Europa in ein amerikanisches Protektorat zu verwandeln, den Präsidenten gnädig stimmen könnten. Um pro-westlichen Idealisten zu demonstrieren, dass er es ernst meint mit dem Zerfall der Welt in nationale Konkurrenzen und bilaterale Deals, belegte Trump, während er der EU Aufschub gewährte, Draht aus Stahllegierungen und Kohlenstoffstahl aus Großbritannien, Spanien und Italien mit Strafzöllen. Die Washington Post findet das widerlich, denn wer in Afghanistan gemeinsam mit den USA sein Blut vergieße, dürfe nicht mit China in einen Topf geworfen werden. Das regressive Establishment, das sich in den USA der Politik bemächtigt hat, demontiert sich selbst als Patron des Westens und des Freihandels um ohne Rücksicht auf Werte und Bündnisse in die Schlachten gehen zu können. Wenn an die Stelle multilateraler Abwicklungen, in denen die USA sich mit anderen abzustimmen hätten, bilaterale Deals treten, impliziert das, dass alles Multilaterale kaputt gehen darf. Die Welthandelsorganisation, die NATO, Handelsabkommen wie TPP in Asien, auch die deutsche EU, sagt Trump, weil Menschen und Länder ihre eigene Identität haben wollten. Darin stimmt er mit Identitären überein. Die Methode Trump besteht darin, einen Staat zu verdächtigen, den USA schaden zu wollen, was leicht fällt, weil im Kapitalismus jede Krähe der anderen die Augen aushackt, und ihm gleichzeitig das Strafmaß und die Bedingungen für eine Strafbefreiung mitzuteilen. Der fragliche Staat hat dann die Wahl zwischen Pest und Cholera. Um das Verfahren zu legitimieren, rückt Trump, wie Putin oder Erdogan, die Verschwörung und den Verfolgungswahn ins Zentrum der Politik. Alle betrügen uns. Das ist nicht fair. Transatlantische Romantiker, die an die westliche Wertegemeinschaft appellieren, begreifen nicht, dass der Raub fremden Mehrwerts und die Selektion der Welt in Sieger und Verlierer elementare westliche Werte sind. Die US-Regierung ist geradezu verpflichtet, Konkurrenten, deren Exportüberschüsse anzeigen, wie viel Wert sie aus den USA abziehen, das Handwerk zu legen. Die Schieflage ist dramatisch. Die USA importierten 2017 Waren für 2,3 Billionen Dollar und exportierten welche für 1,5 Billionen. Das Ausland zog also für knapp 800 Milliarden Dollar Produktion, Beschäftigung, Einkommen, Profit und Steuern aus den USA ab. Fast die Hälfte dieser Summe entfiel auf China. Mit der Senkung der Unternehmenssteuern und den Importzöllen wollen die USA Industriekapital ins Land holen und mit letzterem zugleich das Loch, das erstere in den Staatshaushalt reißt, stopfen. Importzölle sind im Endeffekt Steuern, die über die Preise auf die Verbraucher abgewälzt werden, wie die Mehrwertsteuer. Auch ausländische Lieferanten werden belastet, sofern sie auf einen Teil ihres Profits verzichten, um den Preisauftrieb zu begrenzen. Die ganze Welt soll nach dem Reproduktionsbedarf der USA ausgerichtet und vor allem China soll geschwächt werden. America first. Gemäß der US-Militärdoktrin ist China der strategische Konkurrent, der seine räuberische Wirtschaft benutzt, um Nachbarländer einzuschüchtern. Nun soll China mit Strafzöllen, die sich auf bis zu 60 Milliarden Dollar belaufen, angegriffen werden. Mehr noch, in einer Größenordnung von Zahlen, über die sie noch nicht einmal nachgedacht haben. Dafür hat Trump die Zustimmung im Kongress und der Republikaner. Ganz so simpel, wie Trump die Welt sieht, ist sie nicht. Die USA können Google und Facebook sehr gut. Fracking geht so. Aber ihre Stahlprodukte sind schlecht und teuer. Und viele US-Amerikaner können sich ihre Konsumwaren nur leisten, weil sie in China produziert werden. Importe durch die Inlandsproduktion zu ersetzen, wird schon an fehlenden Industrien scheitern. Die USA kaufen 2/3 der hochwertigen Werkzeugmaschinen und Präzisionsteile in Japan, Deutschland und Mexiko und lassen digitale Geräte in China herstellen. Über 3/4 aller Autoteile gehen zur Weiterverarbeitung nach Mexiko und Kanada. Hohe Importzölle und auch die Rückholung der Massenfertigung verteuern zunächst die Produktion und den Konsum. Der Kapitalismus zahlt nur für die Veredelung eines Produkts im Zentrum 2500 Dollar Lohn. Für Rohstoffgewinnung, Transport und vorgelagerte Fertigungsstufen zahlt er 100 bis 500 Dollar im Monat. Trumps Zollbarrieren gefährden die Produktions- und Lieferketten, den Zugriff auf preiswerte Arbeitskräfte, Böden und Sonderbedingungen aller Art und damit die kapitalistische Wertschöpfung. 45 US-amerikanische Konzerne, darunter Apple, Nike und Walmart, und Wirtschaftsverbände warnen vor Strafzöllen gegen China, weil sie die Kosten der Wirtschaft und die Konsumgüterpreise hochtreiben, Arbeitsplätze vernichten und die Finanzmärkte belasten. Die US-Handelskammer befürchtet einen zerstörerischen Handelskrieg mit ernsten Konsequenzen für die USA. Selbst der rechte Sender Fox News warnt: Der Präsident hat den ersten Schuss in einem Handelskrieg abgefeuert, der alle Amerikaner trifft. Er schadet den Beziehungen zu verbündeten Nationen und unserer nationalen Sicherheit, schwächt unsere Wirtschaft und macht die Konsumenten ärmer. Wie lange halten die US-Amerikaner Trump aus? Was der Sonderermittler Robert Mueller gesammelt hat, soll die Watergate-Affäre um Längen übertreffen. Von Geldwäsche, Verbindungen zum organisierten Verbrechen und zu russischen Geheimdiensten ist die Rede. Der ehemalige CIA-Direktor John Brennan spricht Trump an: Wenn das ganze Ausmaß ihrer Bestechlichkeit, moralischen Verdorbenheit und politischen Korruption bekannt wird, werden sie ihren rechtmäßigen Platz einnehmen, als in Ungnade gefallener Demagoge auf dem Müllhaufen der Geschichte. Andererseits haben solche Männer Geschichte gemacht. Das chinesische Parteiblatt Global Times rief die Landsleute auf, sich auf einen Handelskrieg vorzubereiten. Strategisch und mental. Denn Appeasement ist keine Option. China droht den USA mit Vergeltung und erinnert beiläufig daran, dass es Hauptabnehmer vieler US-amerikanischer Produkte ist. Sojabohnen, Baumwolle, Flugzeuge, Autos. China hat hohe Wachstumsraten und expandiert planvoll. Das Projekt Neue Seidenstraße bindet inzwischen 68 Staaten bis Nordafrika und Osteuropa über Infrastruktur-, Kredit- und Militärprogramme an China. China bringt Kapital zu den Menschen, errichtet überall Konfuzius-Institute, vergibt Stipendien, holt junge Menschen aus aller Welt zum Studium nach Peking, während die EU sich einmauert. Das Projekt Made in China 2025 regelt den Einstieg in moderne Industrien, von der Informationstechnik bis zum Hochgeschwindigkeitszug, von der Elektromobilität bis zur Agrartechnik. China plant den Sprung von der Billigproduktion zur Qualitätsproduktion und strebt den Status der führenden Industriesupermacht an. Der Plan des russischen Präsidenten Putin, gemeinsam mit China eine eurasische Großmacht gegen den Westen hochzuziehen, scheint China nicht mehr zu interessieren. China hat zwar, wie Deutschland, ein Interesse an russischen Rohstoffen, aber für eine innovative Partnerschaft taugt Russlands Ökonomie, die Putins Oligarchen- und Bandenkapitalismus in die Pleite reitet, nicht. Chinas Bruttoinlandsprodukt ist inzwischen 8-mal so groß wie das russische. Der Einfluss Russlands basiert allein darauf, dass seine Führung sich zur Lösung internationaler Konflikte einladen lässt, die sie pausenlos selbst auslöst. Warum sollte China seine Expansion durch nutzlose Abenteuer gefährden? Das Problem für Deutschland sei, dass seine Säulen, die amerikanische Sicherheitsgarantie und der freie Welthandel, durch Trump in Frage gestellt werden, sagt Josef Fischer. Die innere Zersetzung kommt hinzu. Die EU ist keine Nation, sondern ein Konglomerat konkurrierender Staaten, das durch Austritte, Staaten und Regionalbünde sowie Stimmengewinne der Rechtspopulisten und Faschisten in seiner Existenz bedroht ist. Die Wahl von Marine Le Pen hätte die EU bereits im Zentrum erschüttert. Polen fürchtet sich vor Russland, aber in Italien begrüßen beide Wahlsieger, der Lega-Vorsitzende Salvini und Luigi Di Maio, Putins Angriffe auf die EU. Die EU ist nicht satisfaktionsfähig. als sie mit Zöllen auf Whisky und Harleys drohte, erwähnte Trump, er werde dann Autos mit 25% belasten. Und schon beschwor die EU ihre eigene Besonnenheit. Jeder Handelskrieg bedroht die deutsche Wirtschaft, die zu 40% am Export hängt, die der USA nur zu 8%. Auch Zölle gegen China wären wegen der drohenden Umlenkung der chinesischen Exporte nach Europa eine Belastung. Zölle auf Autos würden ganz Europa erschüttern, weil jedes Land an grenzübergreifenden Fertigungsketten hängt. Die USA sind für deutsche Autokonzerne nicht so wichtig wie Europa und Asien. Der EU fehlen Macht und Einigkeit. Noch weniger ist die Moral auf ihrer Seite. Ihre Zollpolitik ist aggressiver als die US-amerikanische. Die EU erhebt 56 Strafzölle auf Importe aus China. Ihre Zölle auf Pkw-Importe sind 4-mal so hoch wie die der USA. Sie erhebt für Stahlerzeugnisse aus China, Russland und Indien bis zu 48% Strafzoll. Solarpanels aus China verteuert sie um 65%, Fahrräder aus Asien und Nordafrika um 48%. Um Afrika am Aufbau einer eigenen Produktion zu hindern, bezieht die EU nur ungeröstete Kaffeebohnen zollfrei. Geröstete werden durch Zölle verteuert, damit die Veredelung in der EU stattfindet. Dasselbe gilt für Kakao, Baumwolle, Erze und Metallprodukte. Jede aufstrebende Industrienation braucht Zölle zum Schutz der heimischen Produktion und für die Entstehung eines Binnenmarktes. Auch reiche Nationen sehen zu, dass sie inländisches Kapital durch Zölle, Normen, Qualitätsstandards und Investitionsblockaden bevorzugen. Aber Trumps Zollbarrieren, seine Freund-Feind-Definition, die Demontage multilateraler Regeln und die sprunghaften Bestrafungen setzen einen Protektionswettlauf in Gang, gefährden die Wertschöpfungsketten und fördern die Renationalisierung der Welt. Paul Welfens vom Europäischen Institut für internationale Wirtschaftsbeziehungen befürchtet einen Rückfall in die Zeit des späten 19. Jahrhunderts, als aggressive Rivalität der Großmächte die internationalen Wirtschaftsbeziehungen prägte. Vielleicht ist der Handelskrieg der Vorbote einer größeren Bereinigung, wie damals zwischen den Weltkriegen. Die im Kapitalismus dann passiert, wenn als Folge der steigenden organischen Zusammensetzung des Kapitals der über alle Maßen hinausgewachsene Kapitalberg durch Entwertung und Vernichtung abgetragen wird. Nach der Beseitigung der überschüssigen Geld- und Kreditmenge und der Zerschlagung der unproduktiven Kapitalmasse könnte ein neues Wirtschaftswunder beginnen, wie nach 1945. Ein Ausweg aus dem wiederkehrenden Dilemma deutet sich nicht an, im Gegenteil. Während der Kapitalismus die Fesseln der Nationalstaaten sprengt, fällt das Bewusstsein in die Kleinstaaterei, in ethnische, rassistische und faschistische Bindungen und Wahnvorstellungen zurück. In Italien gewinnt die Lega, die zur Rassentrennung in Bus und Bahn zurück will. Apartheid im aufgeklärten Europa. Das durch das Sein beschädigte Bewusstsein schlägt zurück. Diesmal gehört der Kapitalismus selbst zu den Opfern des miserablen Bewusstseins, das eine Entfremdung und Verdinglichung anrichtet. Die Weltpolitik erinnert heute eher an das Attentat von Sarajevo als an Digitalisierung und Globalisierung. Der frei gewählte philippinische Präsident brüstet sich öffentlich mit Mordtaten. Die Regierungen Ungarns und Polens gehen gegen unabhängige Justiz und kritische Medien vor. Was das für die Meinungsfreiheit, für Juden und Israel heißt, demonstriert Polen mit dem Verbot, über eigene Mittäter am Holocaust zu reden. In Deutschland will die AfD einen Journalisten, der ihr nicht passt, durch das Parlament verdammt sehen. Gängige Praxis in Diktaturen. Kaum ist in Österreich die FPÖ an der Macht, lässt ihr Innenminister Material des Verfassungsschutzes beschlagnahmen, das vermutlich Verbindungen seiner Partei zu offen faschistischen Kräften dokumentiert. In Dänemark soll nach dem Willen der Regierung künftig unterschiedliches Strafmaß für das gleiche Vergehen gelten, je nachdem, in welchem Viertel die Delinquenten leben. Die angeblich oppositionellen Sozialdemokraten zeigen sich gesprächsbereit und befeuern ihre Hoffnung auf baldige Regierungsübernahme mit dem Vorschlag, das Asylrecht sogar offiziell abzuschaffen. Rechtspopulismus heißt Angriff auf den Rechtsstaat mit Massenunterstützung. Ein Viertel der Österreicher wünscht sich bereits einen starken Führer, der sich nicht um ein Parlament und Wahlen kümmern muss. Hierzulande ist es nicht wesentlich besser. Das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht. Statt von Rechtspopulismus sollte man von Protofaschismus reden. Jascha Munk hat recht. Die liberale Demokratie des Westens ist ernsthaft in ihrer Existenz bedroht. Sein Appell, sich der Gefahr entgegenzustellen, ist sympathisch. Seine Rezepte allerdings, nämlich mehr dafür tun, dass Leute durch ihr Einkommen wohlhabend werden können und den Nationalismus domestizieren, sind illusionär. Im Prinzip ist das die Antwort aller gutwilligen Liberalen, die glauben, man könne die aus den Fugen geratene bürgerliche Gesellschaft mit ihren eigenen Mitteln schon wieder irgendwie stabilisieren. Munks Eingeständnis, er habe, übrigens wie fast alle anderen auch, vor ein paar Jahren noch geglaubt, dass die liberale Demokratie in Ländern wie Deutschland, den USA oder Schweden für immer gesichert sei, verweist auf die verbreitete Ahnungslosigkeit vom Geburtsfehler dieser Gesellschaft, von ihrem selbstzerstörerischen Krisenpotenzial nämlich. Die Konkurrenzsubjekte der vereinzelten Warenverkäufer, die untereinander bis aufs Messer um die Gunst des Marktes kämpfen müssen, sind auf jeder gegen jeden getrimmt. Der Ausbruch der offenen Barbarei, die darin angelegt ist, wurde mal weniger, mal mehr, mal gar nicht verhindert. Sei es durch ein Minimum an Zivilisiertheit und Anstand, sei es durch das Fehlen derselben. Die Angst vor dem Sturz ins Bodenlose ist der bedrohliche Schatten, der die Insassen der bürgerlichen Gesellschaft ihr Leben lang begleitet. In Zeiten gefüllter Sozialkassen, ermöglicht durch eine aufstrebende Ökonomie, die fast alle Gesellschaftsmitglieder inkludierte, war dieser Schatten zeitweilig etwas verblasst. Im letzten Jahrzehnt aber wurde zum Allgemeinwissen, dass der Laden nicht mehr rund läuft. Die gigantische Steigerung der Arbeitsproduktivität führt nicht zu einem besseren Leben für alle, sondern macht systemlogisch immer mehr Menschen überflüssig. Der unerbittliche Primat der Ökonomie verbaut die Rückkehr zum Sozialstaat vergangener Tage. Selbst in Deutschland, dessen starke Weltmarktposition das Problem bis jetzt noch deutlich kleiner hält als vielerorts, beschleicht immer mehr Leute eine Ahnung vom bevorstehenden Untergang der einstmals so sicher geglaubten Welt. Die Konkurrenzsubjekte geraten in Panik. Werde ich als nächstes zu den Wertlosen gehören? Wer will sich da an unseren Sozialsystemen mästen? Wären die panischen Argumente zugänglich, würden sie einsehen, dass die Existenz sogenannter Wirtschaftsflüchtlinge, über die sie sich so erregen, eine einzige Anklage gegen ein Wirtschaftssystem ist, das hunderten Millionen Menschen nichts als Perspektivlosigkeit bietet. Doch sie suchen Schutz und Identität im nationalen Kollektiv und kennen nur noch wir oder die. Die Angst der Konkurrenzsubjekte vor dem Abstieg wird zum Quell ihrer Aggressivität. Die explosive Stimmung, die diese Gesellschaft in den Abgrund zu reißen droht, wurde im Miniaturformat in der Debatte um die Essener Tafel sichtbar, die Nichtdeutschen den Zutritt verweigerte. Drei brandgefährliche Entwicklungen vermengen sich miteinander. Erstens spuckt das Kapital immer mehr Arme und Entwürdigte aus. Zweitens tun Staat und Politik kaum etwas dagegen. Drittens begehren die Betroffenen nicht etwa gegen die Zustände auf, sondern treten mit Füßen gegen die, die nicht zu uns gehören. Der teils noch uneingestandene, zusehends aber schamlos offen artikulierte Hass gegen die anderen ist stärker als der Wunsch, die Ursachen von Armut und Entwürdigung zu beseitigen. Zwei Drittel der Deutschen bekundeten Verständnis für die nationalistische Entscheidung der Essener Tafel, und auch in den politischen und intellektuellen Eliten häufen sich seitdem die menschenfeindlichen Töne. Anders als Jascha Munk meint, lässt sich das Ressentiment eben nicht domestizieren. Was gestern noch Patriotismus war, heißt heute schon Vorrecht der angestammt Berechtigten, wie sich Alexander Dobrindt ausdrückt, und entpuppt sich morgen als glühender Fremdenhass. Zum Glück bringt die bürgerliche Gesellschaft auch anderes hervor. Ihr Frei und Gleich steht eben nicht nur für den Krieg aller gegen alle. Noch jede Emanzipationsbewegung hat sich darauf berufen und bewies damit, dass darin auch der Anspruch angelegt ist, kein Mensch möge über einem anderen stehen oder Angst davor haben, verschieden zu sein. Forderungen, die letztendlich über diese Gesellschaft selbst hinausweisen. Rechtspopulisten, Halb- und Ganzfaschisten wissen jedenfalls genau, warum sie gegen diesen Anspruch Sturm laufen. Die alte Bundesrepublik erlebte zumindest zwei Zivilisierungsschübe, deren Ausbleiben in der DDR sich heute besonders schmerzlich bemerkbar macht. Re-Education und 68er-Bewegung. Nicht zufällig Feindbild von AfD, Pegida und Co. Und wenn jede Menge Tafeln keinen rassistischen Ausschluss betreiben, so verweist auch das auf ein nach wie vor großes Potenzial gegen die faschistische Gefahr. Doch diejenigen, die an menschlicher Emanzipation festhalten, bieten derzeit kein ermutigendes Bild. Die einen ignorieren die Diktatur der Ökonomie und verlieren sich und ihr Ziel im realpolitischen Gestrüpp. Andere ergehen sich in hohlem Revolutionsgeschwätz. Nicht wenige zeigen sich anfällig für allerlei Querfrontlerisches. Manchem verbaut ein obsessiver Tunnelblick auf den Islam die Sicht auf den anschwellenden Faschismus, der aus der Mehrheitsgesellschaft erwächst. Gutmeinende Antifaschisten wiederum verwechseln Kritik an religiösem Fanatismus und Mackertum mit Rassismus. Antisemitismus und regressiven Antikapitalismus haben die wenigsten verstanden. Wer dagegen eine einigermaßen treffende Analyse hat, zuckt in Sachen realisierbarer Alternativen hilflos die Schultern und kommt bestenfalls über den Verweis auf rudimentäre Abwehrkämpfe nicht hinaus. Die wichtigste praktische Interventionsmöglichkeit bleibt die Verbreitung von Kritik. Denn ob sich das emanzipatorische oder das faschistische Potenzial durchsetzt, hängt wesentlich davon ab, dass diejenigen, die eine humane Welt wollen, ihr großes Defizit überwinden. Sie müssen lernen, über den Horizont der warenproduzierenden Gesellschaft hinauszuschauen. Ohne Verständnis für die Ursachen der Krise kommt man nicht aus ihr heraus. Chronologie der Nötigung. April 2018. Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer freute sich über den Wahlsieg. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz versprach eine gute Zusammenarbeit. Die Glückwünsche der Konservativen zum Wahlerfolg des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán ließen nicht lange auf sich warten. Das Bündnis seiner Partei Fidesz mit der Christlich-Demokratischen Volkspartei wurde bei den Wahlen 2018 mit fast 49% der Stimmen erneut mit deutlichem Abstand zur stärksten Kraft. Trotz einer gestiegenen Wahlbeteiligung, auf die die Opposition gehofft hatte, ist das Ergebnis für die Gegner Orbáns eine herbe Niederlage. Orbán schürte im Wahlkampf antisemitische und antimuslimische Ressentiments. Der ungarische Holocaust-Überlebende und in den USA tätige Unternehmer George Soros war beständig Zielscheibe von Orbáns Kampagnen. Die ungarische Regierung behauptet seit langem, Soros verfolge einen geheimen Plan, um die ungarische Politik zu beeinflussen und Millionen illegaler Einwanderer nach Europa zu schleusen. Dabei unterstützt der Milliardär ganz offen mit seiner Open Society Foundation zivilgesellschaftliche Projekte zum Schutz der Menschenrechte. Bei einem Wahlkampfauftritt in Budapest sparte Orbán nicht mit antisemitischen Charakterisierungen von Soros. Das ungarische Volk kämpfe gegen einen Feind, der versteckt agiere, nicht an Arbeit glaube, mit Geld spekuliere und der kein Heimatland, sondern das Gefühl habe, ihm gehöre die ganze Welt. Das sind die Worte eines europäischen Regierungsoberhaupts. Die Regierung ließ zudem während des Wahlkampfs aus Steuermitteln Plakate mit einer Fotomontage drucken, auf denen Soros neben bekannten Oppositionspolitikern zu sehen ist, die mit Bolzenschneidern den ungarischen Grenzzaun zerstören wollen. Die OSZE-Wahlbeobachtermission kritisierte, die exzessiven Ausgaben der Regierungen für solche Anzeigen hätten die Chancen der Herausforderer auf einen Wettbewerb auf gleicher Basis untergraben. Von einer fairen Wahl kann vor diesem Hintergrund also keine Rede sein. Der Wahlsieg dürfte Orbán darin bestärken, den autoritären Umbau der ungarischen Gesellschaft voranzutreiben. Jetzt kündigte der Regierungssprecher an, man wolle das Stop-Soros-Gesetzespaket schnell verabschieden. Damit sollen kritische NGOs zum Schweigen gebracht werden. Der regierungsnahe Fernsehsender TV2 zeigte bereits Bilder von Mitarbeitern von NGOs, die angeblich dem Soros-Netzwerk angehören. Auch eine Reform der Verwaltungsgerichte liegt in der Schublade, um unabhängige Richter durch regierungstreue Ministerialbeamte zu ersetzen. Für diese Politik bekommt Orbán die Schützenhilfe seiner konservativen Freunde aus der Europäischen Volkspartei. Seehofer und Co. verschwenden keinen Gedanken daran, einen Politiker auszuschließen, der mit Antisemitismus und Rassismus seine Wähler agitiert. Der Aufstieg der völkischen Rechten in Ungarn ist ein weiteres Kapitel in der Geschichte konservativer Kollaboration. Chronologie der Nötigung, Mai 2018. Geht es nach der polizeilichen Kriminalstatistik, war Deutschland im Jahr 2017 so sicher wie seit der sogenannten Wiedervereinigung nicht mehr. Die Zahl der registrierten Straftaten ging demnach im Vergleich zum Vorjahr um fast 10% zurück. Insgesamt erfassten die Behörden 5,8 Millionen Delikte, der niedrigste Wert seit 1992. Besonders stark war der Rückgang bei Diebstählen um 12% und Wohnungseinbrüchen um 23%. Bundesinnenminister Seehofer, CSU, der die Zahlen im Mai 2018 verkündete, relativierte sie jedoch sogleich wieder. Zur Entwarnung gibt es keinen Anlass, sagte er. Seehofer will offenbar die derzeit grassierende Kriminalitätsparanoia nutzen. Seine Landeskollegen setzen in Bayern und Sachsen Polizeigesetze durch, die besser zu autoritären Regimes passen als zu liberalen demokratischen Rechtsstaaten. Die bürgerliche Politik übernimmt häufiger rechte Positionen, etwa in Form einer verschärften Abschiebepolitik. Die Normalisierung rechtsextremen Gedankenguts schreitet vor allem durch die Etablierung der AfD voran. Rechtsextreme können sich in mancher Hinsicht verstanden fühlen. Trotz der faktischen Sicherheit leben die Deutschen aber in Angst. Und die haben sie nicht vor den Nazis. Eine Studie der R&V-Versicherung ergab Ende 2017 folgendes Bild. 71% der über 2000 befragten Personen fürchten sich vor Terrorismus. 61% vor dem Zuzug von Ausländern. Jeweils 58% vor Schadstoffen in Nahrungsmitteln und den Kosten der europäischen Schuldenkrise und 56% fürchten Naturkatastrophen. Die größten Angsthasen leben dieser Studie zufolge in Bayern, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Besteht die Mehrheit der Deutschen also aus geizigen und xenophoben Irren, die Angst davor haben, ausländische Terroristen könnten ihnen die Lebensmittel vergiften oder den Himmel auf den Kopf fallen lassen? Wenn die Mehrheit der Deutschen sich fürchtet, haben Minderheiten in Deutschland allen Grund, Angst zu haben. Es muss nicht gleich Krieg und Völkermord bedeuten, aber man wird schon mal ein bisschen üben, um wieder in die rechte Stimmung zu kommen. Menschen in sogenannten Ankerzentren zu internieren, könnte hierbei die Bevölkerung, die nicht nur in Deutschland dringend wieder ein Volk sein will, schon mal warmlaufen lassen. Eine wichtige Aufgabe haben dabei Politiker jener Parteien, die zur rechten Zeit rechte Politik machen, damit, so der Vorwand, die Rechten nicht an die Macht kommen. Wie jede Verschärfung von Straf-, Fremden- und Asylrecht, jede Quälerei von Arbeitslosen und jede menschenrechtswidrige endlose Einkerkerung psychisch kranker Straftäterinnen wird auch die Errichtung von Internierungslagern, die nach dem Wunsch des unvermeidlichen Polizeigewerkschafters Rainer Wendt mit Videoüberwachung und Zäunen ausgestattet werden sollten, die neuen Rechten nicht schwächen, sondern weiter stärken. Die CSU und mit ihr wohl auch die CDU, die FDP, sehr große Teile von SPD und Grünen und, weil eh schon längst alles egal ist, auch der Linkspartei, greifen dennoch rechte Ideen auf. Sie sollten einen Blick nach Ungarn werfen. Viktor Orban hat seine einst liberale Partei Fidesz so weit nach rechts gerückt, dass die rechtsextreme Partei Jobbik gar nicht regieren muss, um große Teile ihres Wunschprogramms verwirklicht zu sehen. Wozu man Nazis von der Macht fernhalten sollte, wenn der Preis dafür die eigene Mutation zum Faschisten ist, wäre die Preisfrage, für deren Lösung es einen Urlaub am Plattensee zu gewinnen gibt. Auf einem Campingplatz neben sächsischen Campern. Gedanken wie diese sind keine, die sich bürgerliche Politikerinnen und Politiker machen würden, weswegen die nächsten Strafrechtsverschärfungen trotz rückläufiger Kriminalität so sicher kommen werden, wie das »So sad« am Ende eines missbilligenden Tweets von Donald Trump. Bei einer solchen Eskalation der staatlichen Gewalt ist es nicht leicht zu entscheiden, was da Henne ist und was Ei. Auf den ersten Blick wollen Politiker damit punkten, das verbreitete Strafbedürfnis in der Bevölkerung zu befriedigen. Doch bekommen die sadistischen Impulse der Bevölkerung erst dann Schwung und Macht, wenn die Angstbürger ihre Vorurteile von vielen Politikern und Medien wohlwollend bestätigt bekommen. Wo keine Politikerinnen, keine Intellektuellen und keine Journalisten mehr sind, die sich auszusprechen trauen, dass Sicherheit in einem demokratischen Rechtsstaat nicht nur Sicherheit durch die Polizei, sondern auch Sicherheit vor der Polizei bedeutet, sind Bürgerrechte nur mehr so lange gewährleistet, bis dem nächsten Populisten der nächste Anschlag auf diese Rechte einfällt. Angst haben und Angst machen, Strafbedürfnis und Strafrechtsverschärfung. Beide verstärken sich wechselseitig, bis am Ende die Skrupellosen ganz oben schwimmen und die Moralischen zum Schweigen gebracht sind. Wer nun meint, solch gegenseitiges Hochschaukeln des Destruktiven läge am postfaktischen Zeitalter, der setzt voraus, es hätte einmal ein faktisches gegeben. Wann soll das gewesen sein? Facebook-Blasen und Twitter-Stress sind nicht die Ursachen für den Realitätsverlust wachsender Teile der Bevölkerung. Nicht einmal die Boulevardmedien sind schuld daran, obwohl sie sich alle Mühe geben. Diese Faktoren können nur wirken, weil sie auf etwas stoßen, das schon vorhanden ist. weil die Angstmacherei mit der weit verbreiteten Angstlust korrespondiert. Chronologie der Nötigung. Juni 2018. Sie schien fast vergessen, nun kehrt sie mit umso größerer Vehemenz zurück. Spätestens die komplizierte Regierungsbildung in Italien macht die Szenarien einer Euro-Krise wieder aktuell. Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtsradikale Lega hatten in einem gemeinsamen Papier von der Europäischen Zentralbank gefordert, Italien Schulden in Höhe von 250 Milliarden Euro zu erlassen. Davon ist zwar mittlerweile nicht mehr die Rede, aber allein die Überlegung alarmierte Europapolitiker und deutsche Journalisten. Viel Aufmerksamkeit, besonders in Italien, erregte der Spiegelautor Jan Fleischhauer, der sich in einer Kolumne über die Schnorrer von Rom echauffierte. Seine Vorwürfe erinnern an die Häme, mit denen Griechenland vor einigen Jahren überzogen wurde. Solchen Auffassungen zufolge verprassten die südeuropäischen Staaten jahrelang das Geld, das sie sich von den hart arbeitenden Nordeuropäern, allen voran den Deutschen, geliehen hatten. Nun, da ihre Wirtschaft unter der schieren Masse an Krediten zu kollabieren droht, wollen sie ihre Schulden einfach nicht mehr begleichen. Dabei wirtschaftete Italien lange Zeit solide. Bis in die 70er Jahre stieg die Verschuldungsquote nicht schneller als in Deutschland. Erst in den darauffolgenden Jahrzehnten schnellten die Defizite in die Höhe. Solange auch das Wirtschaftswachstum stieg, konnten die jeweiligen Regierungen in Rom damit leben. Zu einem existenziellen Problem entwickelten sich die ausufernden Staatsschulden mit der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007, als die Zinsen für italienische Staatsanleihen rasant anstiegen. Weil in den Jahren zuvor zudem die Wettbewerbsfähigkeit italienischer Unternehmen nachgelassen hatte, entwickelten sich Steuereinnahmen und Zinsbelastung immer weiter auseinander. Während die Ausgaben für die Schuldentilgung in die Höhe kletterten, wurden die Mittel für öffentliche Dienste reduziert. Kaum ein Industrieland gibt heutzutage weniger für seine Schulen und Universitäten aus als Italien. Mittlerweile bezahlt die italienische Regierung jährlich rund 65 Milliarden Euro, nur um laufende Kredite zu bedienen. Insgesamt betragen die italienischen Staatsschulden rund 2,3 Billionen Euro oder 131% des Bruttosozialprodukts. Weltweit haben nur die USA, Japan und China höhere Verbindlichkeiten. Bereits Anfang der 10er Jahre hätte diese Entwicklung zum Zusammenbruch des italienischen Finanzsystems führen können. Nur die Intervention der Europäischen Zentralbank unter Präsident Draghi verhinderte den Kollaps. Er stellte klar, dass die EZB den Euro verteidigen werde. Whatever it takes. Draghi initiierte ein beispielloses Aufkaufprogramm von südeuropäischen Staatsanleihen, davon allein italienische, in Höhe von mehreren 100 Milliarden Euro. Weil die Europäische Zentralbank für die Anleihen garantierte, wurden diese auch wieder für private Geldinstitute lukrativ. Fast 20% der gesamten Aktiva des italienischen Bankensektors bestehen laut einer Studie aus den Schuldtiteln der eigenen Regierung. Insgesamt horten italienische Banken staatliche Schuldscheine in Höhe von über 600 Milliarden Euro. Auch ausländische Institute engagieren sich in großem Umfang. Insgesamt 560 Milliarden Euro haben Banken weltweit Italien geliehen, wobei französische Geldhäuser mit 265 Milliarden Euro führend sind. Deutsche Institute investierten knapp 72 Milliarden Euro. In Italien haben von dieser Entwicklung vor allem jene profitiert, die über ein Vermögen verfügen. Sie konnten ihr Geld wieder profitabel investieren, entweder am Aktienmarkt oder in Immobilien. Hilfreich war für sie, dass der italienische Staat, besonders unter der Regierung Berlusconi, Steuern sehr lax eintrieb. Berlusconi selbst erklärte Steuerhinterziehung zu einer Art Kavaliersdelikt. Verlierer waren hingegen jene, die weder über eine feste Stelle noch über Vermögen verfügten. Das industriell geprägte Norditalien entwickelte sich seit den 80er Jahren zu einem Laboratorium für neue prekäre Beschäftigungsverhältnisse, was vor allem für Berufseinsteiger und Universitätsabsolventen fatale Folgen hatte. 2017 lag die Jugendarbeitslosigkeit offiziell bei rund 40% und damit noch höher als in Griechenland und Spanien. Diese Generation, die mit dem Euro aufwuchs, erlebte die Zeit der Gemeinschaftswährung als eine des endlosen wirtschaftlichen und sozialen Niedergangs. Und so stimmten bei der Parlamentswahl im März 2018 44% der Wähler unter 30 Jahren für die Fünf-Sterne-Bewegung und weitere 13% für die Lega. In keiner Altersgruppe waren die Populisten stärker. Mitverantwortlich für die Misere ist die europäische Finanzpolitik des vergangenen Jahrzehnts. Die EZB kaufte nicht nur massenweise marode Staatsanleihen auf, sondern setzte gleichzeitig zusammen mit der EU-Kommission und Deutschland eine rigide Sparpolitik durch. Dieser Sichtweise nach hatten sich die Staaten zwar in der Gemeinschaftswährung verschuldet, für den Abbau der Defizite waren jedoch alleine die nationalen Regierungen verantwortlich. Als warnendes Beispiel diente Griechenland. Faktisch wurde die Regierung in Athen vor die Alternative gestellt, die extrem harten Sparauflagen zu akzeptieren oder aber aus der Währungsgemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Ein Austritt Griechenlands hätte das Anlegervertrauen zwar beschädigt, aber vermutlich nicht kollabieren lassen. Für Griechenland wären die Folgen hingegen katastrophal gewesen. Was bei Griechenland noch funktionierte, lässt sich bei einer der größten Nationalökonomien Europas nicht wiederholen. Die Unterschiede zeigen sich bereits bei der zentralen Rolle der italienischen Industrie für die europäische Wirtschaft. Vor allem aber erscheinen die griechischen Schulden im Vergleich zu den italienischen Verbindlichkeiten fast lächerlich gering. Wenn private Anleger ihr Geld aus Italien abziehen, könnten die Verluste nicht mehr, wie im Falle Griechenlands, durch öffentliche Gläubiger ausgeglichen werden. Kein europäischer Rettungsschirm wäre groß genug, um Schulden in Höhe von über 2 Billionen Euro zu decken. Hinzu kommt, dass ein Austritt Italiens aus der Währungsgemeinschaft oder auch nur die Drohung, Schulden nicht mehr zu begleichen, eine Kettenreaktion nach sich ziehen würde. Griechenland, Spanien und Portugal gelang es in den vergangenen Jahren unter großen Mühen, wieder Zugang zu den internationalen Kreditmärkten zu erhalten. Wer würde diesen Ländern noch einen müden Euro leihen, wenn selbst eine der größten Nationalökonomien Europas ihre Schulden nicht mehr begleichen kann? Wenn Italien nicht mehr zahlt, kann das Europa in die Zerschlagung treiben, meint Ferdinand Fichtner, Konjunkturexperte am Deutschen Institut für Wirtschaft. Italien benötigt also eine Lösung für sein gigantisches Schuldenproblem, unabhängig davon, wer nun die Regierung stellen wird. Damit wiederholt sich die Debatte, die bereits vor einem Jahrzehnt die Schuldenkrise bestimmte, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Damals versuchte der linke griechische Finanzminister Varoufakis erfolglos, einen Schuldenschnitt gegen seinen konservativen deutschen Amtskollegen Schäuble durchzusetzen. Im Falle seines Scheiterns prognostizierte Varoufakis ein Erstarken der extremen Rechten in Europa. An Schäubles Stelle sitzt mittlerweile der Sozialdemokrat Scholz, aber mit demselben Programm. Die Lage ist ernst, aber bewältigbar, schrieb Bundesinnenminister Seehofer, CSU, in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Er hat in beiden Punkten recht. Denn wenn ein knapp 70-jähriger selbstverliebter Reaktionär ungestraft die Regierung destabilisieren kann, der er selbst angehört, dann ist die Lage zweifellos ernst. Bewältigen ließe sie sich freilich auch mit seiner Entlassung. Zwar würde dies das Ende der Fraktionsgemeinschaft aus CDU und CSU und den Verlust der Regierungsmehrheit für Bundeskanzlerin Merkel bedeuten, aber gäbe die Kanzlerin nach, stünde nicht weniger auf dem Spiel als der ohnehin schwindende Zusammenhalt der Europäischen Union. Diese Erkenntnis ist auch zur SPD durchgedrungen. Nachdem sie sich tagelang totgestellt hatte, wurde nun die europäische Fahne auf dem Willy-Brandt-Haus gehisst. Ein für sozialdemokratische Verhältnisse erstaunlich klares und passendes Zeichen. Hat Seehofer doch zuletzt deutlich signalisiert, dass er die EU nur zu gerne in einen Männerbund chauvinistischer Autokraten transformieren möchte. Bereits als Ministerpräsident Bayerns machte er keinen Hehl aus seiner Bewunderung für Putin und Orbán und erklärte 2011 seine Bereitschaft, sich bis zur letzten Patrone gegen Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme zu wehren. Als Bundesinnenminister versuchte er kürzlich sogar, mit der rechten Regierung in Italien und der Koalition aus konservativer ÖVP und völkischer FPÖ in Österreich ein Bündnis gegen Flüchtlinge zu initiieren. Seehofers Partner, der österreichische Bundeskanzler Kurz, nannte es eine Achse der Willigen zwischen Rom, Berlin, Wien. So mancher Kommentator fühlte sich da unangenehm an die Achsenmächte des Zweiten Weltkriegs erinnert. Wozu genau diese Achse willig ist, blieb unklar. Seehofers neuer Plan, bereits in anderen EU-Ländern registrierte Flüchtlinge, was aufgrund der geografischen Lage Deutschlands so ziemlich alle wären, an den Grenzen zurückzuweisen, dürfte den Partnern jedenfalls kaum schmecken. Mit Seehofers Aufbegehren gegen die Kanzlerin hat das weltweite nationalistische Rollback nun auch in Deutschland die Regierung erreicht, wenngleich die Entscheidung zunächst vertagt wurde. In den markigen Worten des Innenministers schwingen alle sattsam bekannten Motive dieses Rollbacks mit. Provinzialität gegen Weltoffenheit, Rassismus gegen Humanismus, Autokratie gegen Demokratie, Repression gegen Freiheit, Ressentiment gegen Argument und Patriarchat gegen Emanzipation. Ich kann mit dieser Frau nicht mehr arbeiten, soll Seehofer der Welt am Sonntag zufolge in einer internen Sitzung mehrfach gesagt haben. Die Wahrheit ist, er konnte noch nie mit dieser Frau, mit Frauen überhaupt und schon gar nicht unter einer Frau arbeiten. Schon als er für sein Ministerium ausschließlich männliche Staatssekretäre berief, war das kein dummer PR-Fehler, sondern ein bewusst gesetztes Zeichen. Und der lancierte Satz, niemand in der CSU hat Interesse, die Kanzlerin zu stürzen, erinnerte deutlich an Walter Ulbrichts, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Immer wieder hat Seehofer jahrelang versucht, Merkel auf brachiale Weise zu dominieren. Unvergesslich ist beispielsweise die öffentliche Demütigung der Kanzlerin beim CSU-Parteitag in München 2015, als er sie nötigte, schweigend daneben zu stehen, während er sie vor dem versammelten Rudel gröhlender Provinzmachos abkanzelte. Unvergesslich auch das lausbübische und zugleich abfällige Grinsen dabei, dasselbe Grinsen, das er nun wieder im Gesicht trug, als er Merkels diverse Handreichungen für einen für beide Seiten gesichtswahrenden Kompromiss ausschlug. Die Erweiterung des Innenministeriums zum Innen- und Heimatministerium, die geplanten Internierungslager für Asylsuchende, Der Plan, die Geldzahlung an Flüchtlinge für die ersten 3 Jahre erheblich einzuschränken und auf Sachleistungen umzustellen, all das soll vor allem Seehofers Macherqualitäten belegen. Doch worin läge der konkrete Gewinn für ihn, käme es zu einem Rücktritt Merkels? Einer Kramp-Karrenbauer, derzeit CDU-Generalsekretärin, wird er ebenso wenig dienen wollen. Und der Einzige, der vom rechten Flügel der CDU in Frage käme, um Seehofers Linie zu vertreten, wäre Jens Spahn. Der aber ist zu jung und zudem schwul, was ihn im archaischen Weltbild des Bayern disqualifizieren dürfte. Wahrscheinlicher ist, dass Seehofer sich selbst im Kanzleramt sieht. Das wäre jedoch nur durch Neuwahlen und eine Koalition mit AfD und FDP zu erreichen. Mag ein solcher Ausgang auch dystopisch klingen, ausschließen sollte man derzeit nichts. Das haben der britische EU-Austritt, die rasante Parteienerosion in mehreren EU-Ländern und Trumps überraschender Wahlsieg in den USA gezeigt. Sicher hat sich der eine oder andere gefreut, dass endlich mal eine Frau Vorsitzende einer großen Volkspartei geworden ist. Nein, es ist nicht die Rede von Merkel und der CDU, sondern stolze 18 Jahre später hat es sogar auch die linkere der beiden deutschen Großparteien, die SPD, geschafft, den abgewirtschafteten Verein einer weiblichen Chefin zu überantworten. Nein, es geht um Andrea Nahles. Wer über 40 ist, erinnert sich vielleicht noch an Zeiten, in denen sie Bundesvorsitzende der Jusos, der Jungsozialisten, war. Die Nachwuchsorganisation der SPD galt und gilt ja traditionell als links, linker als die verhinderte Staatspartei allemal. Lustigerweise wird Nahles daher noch immer als Parteilinke gehandelt. Die Medien entblöden sich nicht, das immer wieder zu kolportieren. Aber wahrscheinlich mangelt es Journalisten bloß an politischer Bildung. Und sie verwechseln Großmäuligkeit mit linker Gesinnung. Wie so viele, die sich für links halten, höchst selbst. Es muss die ihr eigene saturierte Selbstgerechtigkeit sein, die Nahles seit jeher mit ihrem, auch ohne Anlass, feisten Grinsen ausstrahlt. Ein regelrecht anti-intellektueller Miss Piggy-Appeal, der sie letztendlich an die Spitze des sich weiter populisierenden Politgeschäfts katapultiert hat. Schaut her, ich hab's geschafft! Sicher ist es nicht genuin deutsch, sondern nur provinziell, die Herkunft aus einfachen Verhältnissen mit zur Schau gestellter Einfältigkeit noch karikieren zu müssen. Nahles, quasi die weibliche Variante des Jürgen von der Lippe, müsste ihr so penetrantes wie uncharmantes Dauergrinsen eigentlich längst den Codenamen Honigkuchen eingebracht haben. Bisheriger Höhepunkt von Nahles notorischer Lust am Pöbeln war die feixende Ankündigung, ab morgen würde die neue Bundesregierung in die Fresse bekommen. Freilich war das nicht die amtierende Regierung unter Nahles Beteiligung, sondern Anfang des Jahres die verhinderte Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen. In diesen Tagen nun hat die visionäre Vorsitzende ihr rhetorisches Meisterwerk vollbracht. Es geht um die groß inszenierte Kontroverse in der Flüchtlingspolitik zwischen der vorgeblich humanitär-bürgerlichen Linie Merkels, CDU, und dem alle Stammtische befriedenden Gepolter des Heimat- und Innenministers, CSU, mit bundesweit ehrfurchtgebietenden 6,2%. Die bayerische Schwesterpartei CSU, de facto der koalitionäre Arm der AfD, verwahrt sich dagegen, als das bezeichnet zu werden, was sie ist. Eine ranzige Provinzpartei im Wahlkampf. In der Rolle des Volkstribuns und rechten Rebellen mit Regierungsverantwortung. Der 1,94 Meter Mann, für den Charisma, Zeitlupe und Steifheit bedeutet. Horst Seehofer. Das Schlimme ist, dass formaljuristisch gesehen Seehofer sogar in der Sache recht hat. Seit 1993 wird das Grundrecht auf Asyl in Deutschland bis zur Unkenntlichkeit eingeschränkt durch die kommode Regelung. Auf dieses Recht könne sich nicht berufen, wer aus einem sogenannten sicheren Drittstaat in die Bundesrepublik einreist. Der Clou ist der: Die Nachbarstaaten Deutschlands gelten ausnahmslos als Rechtsstaaten. Somit könne in ihnen ja niemand ernsthaft politische Verfolgung leiden. Nun kann man sich aber unschwer vorstellen, dass ein jeder Staat sich mit seinen unmittelbaren Nachbarn in gleicher Weise gut stellt, sodass am Ende jedes Land am Anfang der jeweiligen Odyssee, die Asylsuchende durchmachen, als zumutbarer Ort für die gebeutelten Menschen gelten wird. Ein solches Asylrecht, das letztlich in einer Kettenabschiebung münden muss, ist natürlich eine Farce. Das Argwöhnen, die CSU befinde sich im Wahlkampfmodus, statt brav Regierungseintracht zu zelebrieren, setzt immerhin als selbstverständlich voraus, dass rechte Agitation sich automatisch in Wählerstimmen niederschlage. Passend dazu frohlockt die AfD, ihr Oppositionsprogramm »Wir werden sie jagen« gehe auf. Nun erlebe man live, wie es sei, die Regierung vor sich herzutreiben. Komischerweise kann das die linke Opposition nicht. Niemand scheint sich aber zu fragen, warum das so ist und ob das überhaupt notwendigerweise so ist. Was kann jemand, der dieses Gebaren vorgeblich kritisiert, überhaupt alternativ anbieten, wenn er vom Erfolg populistischer Hetze zutiefst überzeugt ist? Da steht also rechtsdemagogische Innenministerei gegen eine bürgerliche Politik der Mitte. Und was fällt der bauernschlauen SPD-Strategin Nahles darauf ein? Die Kritik der Parteilinken, vielmehr Nahles Genöle, geht so. Durch die CDU-CSU-Querelen werde dem Ansehen der Politik, gar der Reputation Deutschlands geschadet und nicht etwa den Interessen der Flüchtlinge. CDU und CSU sollten sich endlich aufraffen, zusammenraufen und nicht kleinmütig zanken. Was bietet denn Politik da wieder für ein Bild? Wahrlich, eine gewiefte linke Kritik. Wie schon vor Jahren in Franz Müntefering, kommt einmal mehr in Andrea Nahles, wie in einem Brennglas, die Sozialdemokratie zu sich. Schon immer konnte man jede Wette eingehen, dass, wenn die SPD Kritik an einer deutschen Regierung übt, nicht ein inhaltlich bestimmtes, womöglich fortschrittliches Programm eingeklagt, sondern gebetsmühlenartig immer bloß Führungsstärke, Disziplin und Geschlossenheit angemahnt oder Staatsversagen bejammert wird. Schlimm an konservativen Regierenden soll also sein, wenn sie auf dem Schlauch stehen und nicht regieren? Was ist denn das für ein politischer Gegner, von dem man sich wünscht, dass er doch bloß endlich regieren möge? Und so sagt dies mehr über den aus, der es von sich gibt, als über den Adressaten. Das ist Markenkern sozialdemokratischer Politik. Und offenbar, sonst wäre das SPD-Gebaren dysfunktional, offenbar der einzig erfolgversprechende Modus politischer Meinungsbildung in Deutschland. Autoritäres Heranwanzen. Chronologie der Nötigung, August 2018. Wie schon Clausewitz wusste, beginnen Kriege erst mit der Verteidigung. Der EU-Führung scheint klar zu sein, dass das auch für Handelskriege gilt. Jedenfalls hat sie angesichts der von US-Präsident Trump verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium nur mit mehr oder minder symbolischen Maßnahmen geantwortet. Im Juli traten Zölle auf Whisky, Erdnussbutter und ähnliche Nischenprodukte in Kraft. Parallel dazu reichte die um Schadensbegrenzung bemühte EU Klage bei der Welthandelsorganisation ein, wohl wissend, wie wenig die US-Administration sich um einen für sie ungünstigen Richterspruch scheren wird. Ansonsten signalisiert die EU mit der schwachen Hoffnung, die US-Regierung vielleicht doch noch abzuschrecken, dass mit der Einführung von Strafzöllen auf Autos die rote Linie, wie es so oft heißt, überschritten wäre. Während der transatlantische Handelsstreit nach dem Deal zwischen Jean-Claude Juncker und Trump erst einmal vor sich hin schwelt, stehen die Zeichen im Konflikt der USA mit China auf Eskalation. Das liegt zum einen an der Taktik der chinesischen Regierung, die auf jede neue Strafabgabe mit Gegenzöllen im gleichen Gesamtvolumen reagiert. Zum anderen ist der Konflikt mit China in der Sache weit brisanter als der mit der EU. Bezieht man die Dienstleistungsbilanz mit ein, zu der die Einnahmen von Unternehmen wie Microsoft und Amazon zählen, besteht nämlich überhaupt kein Ungleichgewicht zwischen den USA und dem EU-Raum als Ganzem. Hohe Defizite erwirtschaften die USA ausschließlich im Handel mit Deutschland und nur auf dem Feld der industriellen Produktion. Dagegen entfällt fast die Hälfte des US-Handelsbilanzdefizits von zuletzt über 800 Milliarden Dollar auf China. Beim Leistungsbilanzdefizit sind es sogar 77%. Die gewaltigen Handelsbilanzdefizite der USA gehören seit der neoliberalen Revolution in den frühen 80er Jahren zur Grundstruktur der Weltwirtschaft. Hatte die westliche Vormacht in den 70er Jahren noch eine klassisch keynesianische Politik betrieben, um durch niedrige Leitzinsen und Währungsdumping die Wettbewerbssituation der US-amerikanischen Industrie zu verbessern, so vollzog die Reagan-Regierung einen radikalen Strategiewechsel. Sie nutzte die Sonderstellung des Dollars als Weltgeld, setzte auf die Dynamik der Finanzmärkte und verwandelte die USA mit ihrer Hochzins- und Steuersenkungspolitik in das gelobte Land des nach Anlagemöglichkeiten suchenden globalen Geldkapitals. Seitdem treibt der permanente Zufluss ausländischen Geldkapitals die US-Konjunktur. Die neoliberale Therapie zur Überwindung von Wachstumsschwäche und galoppierender Inflation hatte freilich auch Nebenwirkungen. Schon das hohe Zinsniveau belastete die US-Industrie damals enorm. Noch fataler wirkte sich aber der mit dem Ansaugen des ausländischen Geldkapitals einhergehende Höhenflug des Dollars auf die internationale Konkurrenzfähigkeit aus. Das Land machte eine regelrechte Deindustrialisierung durch, von der es sich nie mehr erholt hat. Damit bildete sich auch eine neue Form von internationaler Arbeitsteilung heraus, auf der bis heute das Wachstum der Weltwirtschaft beruht. Die USA exportieren immer größere Mengen fiktiven Kapitals wie Aktien und Schuldtitel, die einen Vorgriff auf zukünftigen Wert darstellen in alle Welt. Das ermöglicht namentlich Ostasien und dem Exportweltmeister Deutschland, im Gegenzug auf den globalen Gütermärkten zu reüssieren. Statistisch erscheint dieser Austausch von Gütermarktwaren gegen fiktives Kapital als US-Außenhandelsdefizit. Allein in der ersten Amtsperiode Reagans verfünffachte sich dieses auf über 120 Milliarden Dollar jährlich und wuchs in der Folge kontinuierlich weiter. Der große Krisenschub von 2008 stellte diese verrückte Ordnung vor eine Zerreißprobe. Nach der Pleite von Lehman Brothers drohte ein massenhafter Abzug von privatem Geldkapital aus den USA, der nicht nur den dortigen Finanzsektor zusammenbrechen hätte lassen können, sondern das gesamte auf der Vorabkapitalisierung künftiger Wertproduktion beruhende weltwirtschaftliche Gefüge. In dieser Situation leistete ausgerechnet das staatskapitalistische China, der größte Gläubiger der USA, den entscheidenden Beitrag zur Rettung des gemeinsamen kapitalistischen Ladens. Auf Anweisung der Regierung kauften die chinesischen Staatsfonds im großen Stil US-amerikanische Kapitalmarktwaren auf, insbesondere Staatspapiere, und beendeten damit die Kapitalflucht aus den USA. Knapp 10 Jahre später wird die für das von der Finanzmarktdynamik abhängige Weltkapital charakteristische Arbeitsteilung zwischen den USA und ihren Partnern abermals in Frage gestellt. Diesmal geht die Gefahr aber nicht vom privaten Geldkapital und dessen schwindendem Vertrauen in die Solvenz der US-Banken aus. Vielmehr bläst die US-Politik unter Trump zum Generalangriff auf die Handelsbilanzüberschüsse der anderen und kündigt damit die Geschäftsgrundlage des kapitalistischen Weltgesamtbetriebs auf. Die westliche Vormacht räumt damit die Ordnung ab, die sie vor 40 Jahren selber installiert hat. Fast allen Ökonomen steht angesichts der Trumpschen Handelspolitik der Angstschweiß auf der Stirn. Zu Recht. Umso blödsinniger ist freilich die landläufige Kritik daran. Allenthalben wird wieder einmal das Hohelied auf den Freihandel und seine segensspendende Wirkung angestimmt. Ganz so, als würde der globalisierte Kapitalismus nicht Heerscharen von Verlierern produzieren. Würden jedoch tatsächlich von den vermeintlichen Vorteilen des Freihandels alle US-Amerikaner gleichermaßen profitieren, gäbe es das Phänomen Trump nicht. Im Weißen Haus regiert auch deshalb ein Irrläufer, weil die soziale Polarisierung logischerweise in jenen Ländern besonders extrem ausfällt, die als Exporteure von fiktivem Kapital an der neuen internationalen Arbeitsteilung partizipieren. In Deutschland hat die starke Stellung der Industrie breiten Teilen der Arbeiterschaft in Sachen Prekarisierung und Verarmung noch eine Gnadenfrist verschafft. Das Kapital braucht sie noch. Bei den Working Classes der USA ist der Depravierungs- und Demoralisierungsprozess viel weiter fortgeschritten. Unter Trump nimmt die Auflösung des gesellschaftlichen Zusammenhangs und der Ausschluss der Überflüssigen eine neue Qualität an. Der marktvermittelte Ausschluss wird nun von offen rassistischer und sexistischer Ausgrenzung ergänzt und überlagert. Trotz des Entsetzens über diese Entwicklung darf man nicht vergessen, dass der von den ach so weltoffenen Apologeten des Weltkapitals jahrzehntelang betriebene Entgesellschaftungsprozess die Voraussetzungen für diesen Umschlag geschaffen hat. Bezeichnenderweise geht auch auf der anderen Seite des Atlantik, das Avantgarde-Land des Neoliberalismus und der Globalisierung, bei der Zerschlagung des kapitalistischen Weltzusammenhangs voran. Ähnlich wie die USA unter Präsident Reagan hatte in Großbritannien die Thatcher-Regierung einseitig den Finanzsektor gefördert, die früheren Industrieregionen in einen einzigen Rust Belt verwandelt und Millionen Arbeitnehmer in den prekären Dienstleistungssektor abgedrängt. Jahrzehntelang haben die britischen Konservativen die EU zum Sündenbock für diese Nebenwirkung der internationalen Arbeitsteilung gemacht, der London seine Position als wichtigster Finanzplatz Europas wesentlich verdankt. Durch das Brexit-Referendum ist das Alibi der britischen Konservativen zur praktischen Richtlinie des politischen Handelns geworden. Mit dem Versuch, über einen Ausgrenzungsnationalismus die ideologische Integration der sozial auseinanderdriftenden britischen Bevölkerung herzustellen, haben sich die Tories zu ihrer eigenen Bestürzung plötzlich den Auftrag eingehandelt, den transnationalen Rahmen, von dem die britische Wirtschaft auf Gedeih und Verderb abhängig ist, zu sprengen. Trumps Handelskrieg entspringt der gleichen Logik. Das von der Finanzmarktdynamik getragene globale kapitalistische Regime, das einst unter US-amerikanischer Federführung installiert worden war, hält für breite Schichten der Arbeiterschaft im eigenen Land nur Verliererplätze bereit. Die klassische neoliberale Politik hat das jahrzehntelang ignoriert. Der Rechtspopulismus liefert einen äußeren Ersatzfeind, indem er die Partnerländer und ihre unfairen Handelspraktiken für die Malaise verantwortlich macht. Trump hat sich bereits im Wahlkampf darauf konzentriert, die identitären Bedürfnisse weißer Männer zu bedienen, die den regressiven Traum von der Wiederherstellung der verlorenen Ehre der ehrlichen Arbeit träumen. Dieser Linie bleibt er treu und liefert. Der Kampf um die Modalitäten des britischen EU-Austritts, Theresa Mays verzweifelte Suche, einen Mittelweg zwischen ökonomischem Selbstmord und einer Missachtung des Ergebnisses des Referendums zu finden, trägt noch Züge einer Provinzposse. Trumps Handelskrieg läuft dagegen auf einen erweiterten Suizid hinaus. Schon das Spielen mit Zöllen und Gegenzöllen könnte eine neue Weltwirtschaftskrise auslösen. Der eigentliche GAU tritt aber ein, wenn die Versorgung der USA mit frischem Geldkapital abreißt. Der US-Präsident glaubt, dass ein Land mit 800 Milliarden Dollar Handelsbilanzdefizit seinen Handelskrieg nur gewinnen kann und übersieht das Wesentliche. Ein Handelskrieg gegen China, das ein Drittel der US-Staatspapiere hält, kann nur einen katastrophalen Ausgang nehmen. Europa wird von einer Regression mit faschistischen Dispositionen heimgesucht. Sie fällt nicht zufällig zusammen mit dem Ausklingen der Dominanz des Westens, der starken Migration sowie den Niederlagen und Deformationen von Befreiungsvisionen, wegen derer das Korrektiv fehlt, welches Ressentiments und autoritäre Führungen aufhalten könnte. Medien und Parteien kolportieren die Migration, nicht etwa die Enthumanisierung Europas, als Problem. Im Netz nehmen antisemitische Kommentare überhand und bei Wahlen hat die schnelle Vertreibung von Menschen soziale Themen verdrängt. In Deutschland wäre die Bundeskanzlerin wegen ihrer humanistischen Umtriebe fast gestürzt worden. In Italien grassiert der Mussolini-Kult. Der Mitbegründer der Regierungspartei Fünf-Sterne-Bewegung, Giuseppe Grillo, setzt Fremde mit TBC, Krätze, AIDS und Cholera gleich. Viktor Orban will Ungarn von artfremden Kulturen säubern. Andererseits zieht der Bürger den Verwaltungsakt einem Pogrom vor. Und es fehlt zu einem kompletten Faschismus an Führerkult und an einer Mehrheit, die Parlamente und Gewerkschaften beseitigen, kritische Intellektuelle verhaften, Ökonomie und Kultur nationalisieren und die Gesellschaft rassistisch säubern will. Aber die Kooperation mit den Massen, auf die der Faschismus angewiesen ist, ist weit fortgeschritten. Nationen schotten sich gegen die Interessen des Kapitals ab, das die Fesseln der Nationalstaaten sprengt und offene Grenzen benötigt. Die Wochenzeitung Die Zeit druckt einen Kommentar, der sich gegen die Seenotrettung ausspricht, weil sie die Flüchtlingskrise nur verschlimmere. Ein Viertel der Deutschen sind dafür, an Grenzen auch auf Kinder zu schießen. Alexander Gauland, AfD: Wir müssen die grausamen Bilder aushalten. Wir können uns nicht von Kinderaugen erpressen lassen. Hier äußert sich ein psychischer Totalitarismus, der für Unschuldige die Höchststrafe vorsieht, den Tod. Ein wichtiges Kriterium für den Quantensprung ist die Ersetzung materieller Bedürfnisse durch Parolen. Der Faschismus hat die delikate Aufgabe, praktisch denkende Menschen zu einem irrationalen Verhalten zu bewegen, zum Verzicht fürs Vaterland. Faschismus läuft stets auf die Senkung des Konsums hinaus. Anders funktioniert er nicht, weil die Profite des nationalen Kapitals, das Luxusleben der Führungen, Vettern und Begünstigten, die Militarisierung, die Kriege, Beamtenheere und Spitzelsysteme Unsummen verschlingen. Der NS-Staat war am Ende mit 500% des Sozialprodukts verschuldet. Dagegen ist der griechische Schuldenberg ein Witz. Die Führer lassen sich Willen überschreiben. Für andere liegt die Attraktivität des Faschismus in dem Versprechen, mit Fremden Tabula rasa zu machen. Im Mord ohne Schuldgefühl und in der völkischen Kameradschaft. Sie blenden aus, was sie der Ausplünderung des Südens und der Einwanderung zu verdanken haben, oder fürchten sich vor der Rechnung. Ohne Polen keine Stahlindustrie. Ohne 13 Millionen Ostflüchtlinge kein Wirtschaftswunder, das dann von Millionen Südeuropäern und Türken und nicht von Keynes in Schwung gehalten wurde. Bitter ist, dass Linke seit geraumer Zeit Kriege, Eroberungen und Krisen nicht mehr dem Kapitalismus und dem Mehrwertraub der Nationen zuschreiben, sondern fälschlich der Globalisierung und antisemitisch konnotierten Finanzen. Wenn der Kapitalismus durch das Globale und die Finanzen erst böse geworden sein soll, ist der nationale, schaffende Kapitalismus gut und die Sehnsucht nach Nation und Heimat mit ihren ethnischen, rassistischen und faschistischen Bindungen und Wahnvorstellungen wächst. Eine andere Theorie geht von der Verderbtheit des Proletariats durch das Ende der Wertproduktion aus. Micha Brumlik schreibt: Hier der Pöbel, dort exzessiver, dekadenter Reichtum. Das genau ist die Lage, in der sich westliche postindustrielle Gesellschaften derzeit befinden. In derart zugespitzter Form, dass eine neue Form des Faschismus nicht mehr ausgeschlossen erscheint. Motor dieses Abgleitens ist die durch Digitalisierung und Globalisierung objektiv überflüssig werdende Arbeiterklasse. Das Abgleiten erfasst alle Gruppen. Die AfD bekommt 19% der Stimmen von Arbeitern. So groß ist deren Anteil an der Bevölkerung. In den USA haben das Proletariat im Rostgürtel Bibeltreue, National-Keynesianer, Tea Party-Republikaner, der Ku Klux Klan und die Alt-Right-Bewegung gemeinsam Donald Trump zum Sieg verholfen. Motoren des Abgleitens sind neben Dummheit, Ideologie und teuflischen Traditionen die Marktwirtschaft, die Staaten, Unternehmen und Individuen permanent nach produktiv und unproduktiv selektiert und entsprechend Bewusstsein prägt, sowie die Entfremdung in der Arbeit. Arbeit hat die Menschheit vorangebracht, sie macht aber auch stumpfsinnig und einfältig, wie schon Adam Smith wusste. Sie konfisziert alle geistige Tätigkeit, wie Friedrich Engels wusste, schafft Paläste, aber auch Blödsinn, Kretinismus für den Arbeiter, wie Karl Marx wusste. Der Mensch, der durch die Betriebsdiktatur, in die er jeden Morgen fährt, und andere Zwänge um sein Leben betrogen wird, sucht, sofern er seine Lage nicht kritisch reflektiert, nach einem Objekt, an dem er sich schadlos halten kann. In Hoyerswerda wurden brandschatzende Männer 1991 nach Motiven gefragt. Neger zwingen ihre Frauen zu Sextänzen in Kellerkneipen, sagte einer. Ein anderer giftete: Der hat wahrscheinlich im Heim 3 Frauen. Ein dritter: Zigeunerinnen tragen keine Unterhosen. Die Neger standen nur immer da mit ihrer unverschämten Lässigkeit, selbst nach der Arbeit, wenn sie kaputt waren, sagte ein Arbeiter. Die Verkümmerten projizieren das ihnen abhanden gekommene lebendige Leben in entstellter Form auf Fremde und können erst ruhig schlafen, wenn jene vertrieben oder tot sind. Daran knüpft Björn Höcke von der AfD an, wenn er über den hiesigen Platzhaltertyp, der sich nicht vermehre, und den afrikanischen Ausbreitungstyp, der sich rasant vermehre, sinniert und sagt: Das drängendste Problem unserer Zeit ist der Verlust der Männlichkeit. Nur wenn wir unsere Männlichkeit wiederentdecken, werden wir mannhaft. Die doppelte Vermannung weist auf Defizite hin. Auch Intellektuelle, die das große Brimborium erregt, sind dabei. 1993 machte der Spiegel-Essay »Anschwellender Boxgesang« des Dichters Botho Strauß Furore. Dass ein Volk sein Sittengesetz gegen andere behaupten will und dafür bereit ist, Blutopfer zu bringen, verstehen wir nicht mehr und halten es in unserer liberal-libertären Selbstbezogenheit für falsch und verwerflich. Was sonst? Man war schon wieder beim Menschenopfer angelangt, das Gott schon im Alten Testament durch das Schaf ersetzt hatte. Martin Walser klagte über die Moralkeule Auschwitz und der Philosoph Peter Sloterdijk rühmte Heidegger, der die Epochenfrage gestellt habe. Was zähmt noch den Menschen, wenn der Humanismus als Schule der Menschenzähmung scheitert? Der Nationalsozialismus, meinte Heidegger. Die Aufklärung begreife nicht, dass nicht der Mensch das Wesentliche ist, sondern das Sein als die Dimension des Ekstatischen, der Existenz. Das Brimborium also. So dann pries er die innere Wahrheit und Größe der nationalsozialistischen Bewegung. Heute legen Politologen, Psychologen und Robert Habeck uns im Fernsehen ein offenes Ohr für Pegida und die Heimat als Grundbedürfnis nahe. Habeck will sogar allen Menschen, die sich wegen der Globalisierung heimatlos fühlen, eine Heimat spendieren. Die Wirkung ist fatal. Wenn Verblendete annehmen dürfen, dass ihr Wahn sachlich zu erörtern sei oder alle so dächten wie sie, verwandeln sich Vorurteile in Gewissheiten. Das System produziert und reproduziert das Böse. Auf Dauer hilft nur die Überwindung des Kapitalismus, der pausenlos Empathie killen muss, um zu funktionieren. In der neidvollen Projektion, dass Arbeitslose ihre Tage wohl genießen, liegt verschüttet das Fundament der Befreiung. Erwerbstätige müssten nur noch so leben, wie sie es Arbeitslosen neiden und die vom Sockel stürzen, die ihnen den Weg dahin versperren, statt ihre Entbehrung an Arbeitslosen, Ausländern und Juden auszulassen, die ihnen nichts tun. Arbeitslose wiederum müssten tun, was Erwerbstätige ihnen unterstellen. Auf diese Weise könnte der auf Entbehrung beruhende Anteil am Rassismus und Antisemitismus sinken. Du liebst das Parfüm deiner Neurosen. Apathie, Hysterie, Hypochondrie, Bulimie, Anorexie, Nekrophilie. Du hast multiple Persönlichkeiten und Komplexe in vielen Facetten. Wir sprechen von Obsessionen, Perversionen, genau, das war Chronologie der Nötigung, 17. Akt. Xenophobie, Pädophilie, Melancholie. Im Rahmen der Sendereihe Sachzwang FM. Erotomanie, Klaustrophobie, Kleptomanie, Schizophrenie. Seit 2010 haben wir sporadisch die Chronologie der Nötigung, den Verlauf der Euro-Schuldenkrise verfolgt. Heute waren wir im Jahr 2018 angelangt. 14 Analysen und Kommentare waren zu hören aus dem Jahr 18 von Felix Klopotek, Theodora Becker und Arne Kellermann, Axel Berger, Alexander Nabert, Jan Schulz, zweimal Rainer Trampert, Lothar Gallo-Bergemann, Maximilian Pichel, Bernhard Torsch, Anton